gesperrt und zur Kasse. Das freie Ding, du das Nächste. Das freie Gegen die Kritik, die monotone Politik, ein Schuss in die Venen der Gesinnung, organisierte Volksversammlung, 100 Jahre Zucht aus für die Punk der SED. Ungestraft davon gekommen, der Fehler des Systems, seine Meinung äußert, als Knast ein Leben lang. So fangen wir mit der Sanierung der Republik an. An ihrem Eigentum, an Rundumschlag und Rückverbund. Kritik gegen die Rotpock, die ganze Welt über Deutschland lacht. Nur dem Hahn der Warner legt, ist Demokraten ohne Sinn. Blut der Zeit zu spät kapiert, dass ein ganzes Volk krepiert. 100 Jahre Zucht aus für die Punks der SED. Ungestraft davon gekommen, der Fehler des Systems. Seine Meinung äußert, als Knast ein Leben lang. So fangen wir mit der Sanierung der Republik an. Zentrale BRD, Stasi, Spitze der SED, Choleriker am langen Hebel, betätigen den Zyklonhebel. Heute modern in diesem Land, denn es leuchtet in der linken Hand. Es feiert Demokratie und ein Verbot für dieses Ding. 100 Jahre Zucht aus für die Punk der SED. Ungestraft davon gekommen, der Fehler des Systems. Seine Meinung äußert, als Knast ein Leben lang. So fangen wir mit der Sanierung der Republik an. Hundert Jahre Zucht aus für die Punks der SED. Ungestraft davon gekommen, kein Fehler des Systems. Seine Meinung äußert, als Knast ein Leben lang. Wo fangen wir mit der Sanierung der Republik an? Unser nächstes heißt Gerechtigkeit.